Kleine Nuttensöhne rappen arrogant, spucken große Töne, doch verstecken sich im Schrank. Ey, eure ganzen Schlampen fressen aus der Hand. Geh und kauf ihr 1000 Hosen, doch sie schmeckt nach meinem Schwanz. Mein alter Fernseher liegt schon draußen auf dem Müll, weil ich hab mir zu viel Geld und kann mir kaufen, was ich will. Keine neuen Freunde, heißt, wir brauchen nicht zu chillen. Bitte halt mal deine Schnauze und komm raus aus deinem Film. Sie fangen an zu hassen, weil sie langsam verbittern. Besoffen schiebt ihr Welle, irgendwann seid ihr nüchtern. 3 Tage Zelle und sie fangen an zu zwitschern. Sie fangen an zu zittern, weil sie Angst haben von Richtern. Währenddessen lieg ich nackt in meinem Garten und rauch Weed. Die Bullen schieben Hass, aber die Straße hat mich lieb. Party auf Ibiza, danach schlaf ich in Paris. Die Sonne scheint, ein neuer Tag im Paradies. Wir waren über Kids, ganzer Joint, war mit Weed. Millionär, Millionär, Millionär. Und wir wollen, dass du siehst, so viel Gold und Platin. Millionär, Millionär, Millionär. Sie haben alles schon probiert, aber sind nicht talentiert und fliegen hoch, weil ihr Rücken motiviert. Sie sagen laut, ich mach ein Clip vor deiner Tür, aber trau sich nicht ins Viertel, weil sie wissen, was passiert. Wer hängt mit Fotzen wie Tampons? Und wer lässt es trotzdem drauf ankommen? Ja. Mir ist alles scheißegal, weil ich bald Millionär bin. Ich hab einen Namen und den halt ich in Ehre. GZ, UZ, der Scheiß ist real. Hab für kleine Hurensöhne eine Bleispritze da. Sie reden so viel, doch es zeichnet sich ab. Von den Gangster-Rappern ist das meiste nicht wahr. Die Taschen sind gestopft, so viel Bargeld in mein Jeans. Hau die Flasche auf den Kopf, komm, wir fahren über'n Kiez. Mach deine Augen zu und sag mir, was du siehst. Was? Die Sonne scheint, ein neuer Tag im Paradies. Ganzer Joint, voll mit Weed, Millionär.